Kundgabe 5460. Empfangen durch Bertha Dudder am 12.08.1952. Gott zugewandter Wille ist bestandene Erdenprobe. Mich werdet ihr ewig nicht mehr verlieren, die ihr mich suchtet und gefunden habt. Ihr seid zwar, solange ihr auf Erden weilet, den Einflüssen meines Gegners ausgesetzt. Doch wessen Willen einmal mir sich zugewendet hat, der ist von mir ergriffen worden, und seinen Rückfall in die Tiefe verhüte ich. Doch ich spreche vom ernsten Willen, der voll bewusst mir zustrebt. Wo dieser Ernst noch nicht vorhanden ist, dort kann es wohl meinem Gegner noch gelingen, ihn abzudrängen von mir. Denn es gibt Menschen, die durch Erziehung oder Reden der Mitmenschen gleichsam Mitläufer geworden sind, die also sich ihren Mitmenschen anschließen, jedoch nicht aus dem inneren Verlangen heraus, mir als ihrem erkannten Vater entgegenzueilen. Wo aber dieses innere Verlangen nach mir in einem Menschen erwacht ist, dort wird nun meine Vaterliebe tätig. Ich locke und rufe nun ständig diesen Menschen. Ich erfasse ihn und lasse ihn nicht mehr los. Dieser ist aus der Fessel des Satans schon frei geworden, wenngleich dessen Bemühen, ihn zurückzugewinnen, nicht aufhören, bis ich den Menschen abrufe in mein Reich. Der mir ernstlich zugewandte Wille ist sicherste Gewähr dafür, dass er mich und mein Reich gewinnt. Denn ich gebe ihm die Kraft, weil ich selbst nach meinem Kind verlange und sein Wille schon die Probe auf Erden bestanden hat. Es geht nur um die Entscheidung für mich oder für meinen Gegner. Der ernste Wille zu mir ist die Entscheidung, weil einstmals eben sich der Wille von mir abwandte und die Rückkehr zu mir, also willensmäßig, vollzogen werden muss. Ich bewerte den Willen, nicht aber nur Worte, die nicht ernst sind, mir aber sehr wohl erkenntlich als nur Worte, die der Mund ausspricht oder gedacht werden, von denen aber das Herz nichts weiß. Wo aber einmal der Wille zu mir erwacht ist, strebt der Mensch auch unentwegt zur Höhe. Denn so wie meine Kraft ihm zugeht als Folge seiner Willenswandlung, nützet er diese zu geistigem Streben. Er hat sich gleichsam schon mir angeschlossen. Ich gehe neben ihm, nur so lange noch unerkannt von ihm, wie er noch in der Liebe schwach ist. Mein Bild wird aber immer klarer, wenn die Liebe in ihm anwächst, bis er mich selbst durch die Liebe in sich aufgenommen hat und nun auch erkennt, dass er nicht mehr versinken kann in die Tiefe, weil ich nichts hingebe, was mir gehört und im freien Willen mein geworden ist. Ihr könnet nimmermehr euch von mir trennen, wenn ihr die Erdenlebensprobe insofern bestanden habt, als dass euer Wille sich für mich entschieden hat. Dann kann nur noch das Erdenleben zu erhöhter Seelenreife beitragen. Ihr werdet mir bewusst dienen und treu sein, bis ich euch abrufe in mein Reich, so eure Stunde gekommen ist. Amen.